Von außen betrachtet ist es ja immer einfach, ein Urteil abzugeben. Doch wie reagiere ich selbst in schwierigen Situationen im Leben? Tausend Leute stehen herum, ohne einzuschreiten. Ein Mädchen fleht um Hilfe, es ist schon verrückt, wie sich die Leute daran weiden. Wie paralysiert, schauen Sie zu, was geschieht. Und es quält mich die Frage, hätte ich mich bemüht. Paralysiert, schauen Sie zu, was geschieht. Und es quält mich die Frage, hätte ich mich bemüht. Hätte ich mich bemüht. Hätte ich mich bemüht. Wow, wow, wow. Eigenartigerweise sind alle bestürzt, wenn sie etwa erfahren, dass kein einziger Mensch imstande sich sah, ein wenig nur zu wagen. Tausend Handys ohne Sinn, das große Stieren. Es ist schon verrückt, wie sich die Leute manchmal zieren.